إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، unser unterrichtes auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen. بارك الله فيكم. كنا قد بدأنا بمختصر منهاج القاصدين بارك الله فيكم، وتكلمنا عن كتاب العلم وفضله ومتعلق به. أولا بارك الله فيكم عن فضل العلم والعلماء، ثم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم وكيف يبدأ بالتعلم، ثم تكلمنا عن علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا إلى غير ذلك. ثم بارك الله فيكم تكلمنا عن العلوم المحمودة، وتكلمنا وصلنا إلى آداب المعلم والمتعلم، وتكلمنا عن هذا، ولكن نعيد بسرعة إن شاء الله في هذا الباب بارك الله فيكم. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال أخرجوها إلى النخاس، فقالت هل من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. بارك الله فيكم. هذا الكلام كلام عظيم في مسألة الأدب مع العالم. فأولا بالنسبة للمتعلم الذي يريد العلم، أولا عليه أن يطهر قلبه، لأنه يريد أمر عظيم، يريد أن يتعلم هذا العلم الشرعي الصحيح. والعلم عبادة القلب، يعني القلب يعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم. وعليه إذا كان في الدرس، إذا كان في مجلس العلم، أن يقطع جميع الأفكار الأخرى التي في رأسه، وأن يركز على الدرس. وكان السلف يؤثرون كل شيء بارك الله فيكم، يؤثرون العلم على كل شيء، بحيث أنهم فقط يتعلموا. ومنهم من تأخر زواجه لأنه كان يريد أن يطلب العلم، ما عنده وقت يفكر في النساء وفي هذه المسائل، فقط يفكر في العلم. حتى كما ذكرنا في مرة أخرى أن ابن القيم رضوان الله عليه قال كان الرجل منا يعني يجامع أهله ويفكر في مسائل العلم. بل بارك الله فيكم، أبو بكر الأنباري أهديت له جارية، فدخلت إليه فنظر إليها فتفكر هكذا في مسألة، ولكن لأنه شغلته عن العلم قال ما أريد هذه الجارية. المتعلم يلقي زمامه إلى العالم كالمريض إلى الطبيب، سبحان الله. وهذه مهمة جدا. لما تذهب أنت إلى الطبيب، فأنت ماذا يعطيك الطبيب من دواء تأخذ؟ كذلك يجب عليك أن تفعل ذلك مع العالم. وهنا بارك الله فيكم مسألة مهمة، هذا لا يقصد به العالم الذي يكون على الشر، إنما يقصد به العالم الذي يكون على الخير، الذي يأمر المعروف وينهى المنكر، الذي يعلم دين الله سبحانه وتعالى ويأخذ دين الإسلام بالأدلة، وليس أي إنسان بارك الله فيكم، ليس كما زماننا صار كل من هب ودب عالم. وابن عباس كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل مع العلماء. أما إذا تكبر المتعلم يا أخوة فإنه لا يتعلم، واثنان لا يتعلمان، واحدهما المتكبر. وإذا قال المعلم شيئا والمتعلم يعني ظن أنه خطأ، فرأي المعلم الخطأ خير له من رأيه الصواب. لماذا يا أخوة بارك الله فيكم؟ لأن العالم له نظرة أخرى، ولأن العالم له رأي آخر غير رأي المتعلم. ولكن المتعلم إذا صار عالما فهذه بارك الله فيكم مسألة أخرى تناقش في غير هذا الباب. بارك الله فيكم. Wir haben schon mit diesem schönen Buch angefangen, und zwar Auszüge aus Minhaj al-Qasidin. Ein sehr schönes Buch, Barakallahu fikum. Und zwar, es gibt in diesem Buch die Verhaltenslehre für die Muslime, wie sie sich verhalten sollen. Und in verschiedenen Bereichen. Und wir haben angefangen mit dem Wissen. Wir haben gesprochen über al-Ulama, Duanallah alayhim, und über das Wissen und die Arten vom Wissen und dass wir nach Wissen suchen müssen. Und natürlich, dann kamen wir zu Regeln von einem, der nach Wissen sucht, und Regeln natürlich von den auch Gelehrten, die, oder von den Lehrern, die sozusagen Wissen beibringen. Derjenige, der nach Wissen sucht, der muss sich erstmal reinigen. Und diese Reinheit ist Reinheit des Herzens. Der muss sein Herz reinigen von allen Eigenschaften, die schlecht sind und die schlimm sind. Zweitens, wenn man im Unterricht sitzt, dann sollte man, barakallahu fikum, sich konzentrieren auf dem Unterricht und nicht an andere Dinge denken, sondern nur an Unterricht. Dazu, barakallahu fikum, man sollte etwas verstehen, dass das Wissen am wichtigsten ist. Deshalb haben manche Gelehrten, die bekannt sind, wie Imam Ahmed bin Hanbal, lange gewartet, bis sie hier geheiratet haben. Imam Ahmed hat geheiratet nach 40 Jahren. Warum? Weil er keine Zeit gehabt hat für eine Frau. Und die haben natürlich Allah gefürchtet. Wenn man keine Zeit für die Frau hat, dann lieber erst später, weil sie immer nach Wissen gesucht haben, radhiyallahu anhu. Auch barakallahu fikum, manche Gelehrten, wie zum Beispiel Abu Bakr al-Anbari, man hat ihm eine Sklavin geschenkt. Die kam zu ihm, der hat sie angeschaut, während er etwas wissenmäßig gesucht hat. Das bedeutet, der hat gesucht nach einer Antwort vor einer Frage. Und weil er sich nicht konzentrieren könnte wegen dieser Frau, der hat sie nicht mehr angenommen. Und barakallahu fikum, normalerweise, ein Talib ilm, ein Schüler, sollte sozusagen im Unterricht oder mit seinem Lehrer so sein wie ein Patient mit einem Arzt. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt untersucht dich und der gibt dir Medikamente, meistens fragst du nicht danach. Eigentlich auch im Wissen sollte man so sein, das wird auch verhaltenmäßig, wenn du mit einem Lehrer bist. Wie du den Arzt brauchst, dann brauchst du aber deinen Lehrer mehr als den Arzt. Und hier wird damit gemeint, nicht jeden barakallahu fikum, sondern da wird damit gemeint die Lehrer, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die großes Wissen haben und die natürlich das Gute beibringen, und die haben die Grundlagen, die richtigen Grundlagen des Islam. Das wird damit nicht gemeint, jeder Lehrer. Aber in unserer Zeit, la hawla wa la quwwata illa billah, jeder hat sich so ein Alim erklärt. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, hat sozusagen, als Zayd ibn Thabit auf sein Reittier stieg, dann hat Ibn Abbas sozusagen ihm von seinen Knien genommen, oder der hat ihm da geholfen, und der hat das an sein Sattel auf dem Pferd genommen, und er hat gesagt, so hat man uns befohlen, dass wir Respekt zeigen vor dem Ulama, vor den Gelehrten. Derjenige, der nach Wissen sucht und der arrogant ist, der wird niemals lernen. Deshalb musste derjenige, der nach Wissen sucht, natürlich bescheiden sein. Und mit deinem Lehrer natürlich auch bescheiden sein. Nicht wie wir in dieser Zeit haben. Die Schüler, die machen sich besser als der Lehrer. oder die denken, wenn der Lehrer mit ihnen etwas macht, dann denken sie, ja, der ist falsch, wieso macht er mit uns so was? Und dann wollen sie das nicht mehr. Weil der Lehrer zum Beispiel ein Wort gesagt hat, dann wollen die Leute das nicht bei ihm noch lernen. Und das ist eine Art von Takabbur, eine Art von Überheblichkeit, wal'iyadu billah. Der Schüler sollte seine Meinung für seinen Lehrer verlassen. Das bedeutet, wenn der Lehrer dir etwas sagt, du bist damit auch unzufrieden, dann nimmst du das an. Nicht, dass du das nicht annimmst. Aber, barakallahu fikum, nochmal, wird damit gemeint, die Lehrer, die nach Koran und Sunna, nach dem richtigen Weg, den Islam praktizieren und die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die großes Wissen haben. قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تكثر عليه السؤال ولا تعينه في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل أو كسل ولا تراجعه إذا امتنع ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشي له سرا ولا تغتابن عنه أحد عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته ولا تقولن له سمعت فلان يقول كذا ولا أن فلانا يقول خلافك ولا تصفن عنده عالما ولا تعرض من طول صحبته ولا ترفع نفسك أو ترفع نفسك عن خدمته وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يا أخوة انتبهوا كيف كان السلف رضوان الله عليهم مع العلماء وكيف صرنا فيهم. يا لطيف. أن تسلم على الناس عامة وتسلم عليه خاصة، ليش؟ لأنه ينال هذا الأمر. ثم أن تجلس أمامه، ما تشير بيدك وما تغمز بعينك، ما تكثر عليه السؤال، ما تعينه في الجواب. يعني إذا سئل مثلا ما حكم كذا، ما تروح تقول له حلال حلال وهو موجود، ما تلح عليه إذا ما أراد، خلاص ما تلح عليه. لا تراجعه إذا امتنع، لا تأخذ بثوبه إذا نهض، لا تفشي له سرا، لا تغتابن عنده أحد، لا تطلبن. يعني في بعض الناس يجلس في الدرس فقط يحاول يشوف أين الخطأ حتى يقول أنا صححته، وإن أخطأ تقبل المعذرة خلص. ما تقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ما تصف عنده عالم لأنه قد يدخل الحسد، لا تعرض لا ترفع لا لا لا تترفع عن خدمة العالم، وإذا أراد شيء تكون أول من يفعل هذا، لأن العالم مثل النخلة ينتظر أن تسقط شيء ثمر، ينتظر أن تسقط عليك الثمر. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. يعني مو يبدأ الإسلام اليوم ويبدأ العلم اليوم ويبدأ والله يتكلم في مسائل الاختلاف العظيمة الكبيرة التي ما يتكلم فيها علماء، وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين. فإذا بارك الله فيكم، ينبغي لهذا الإنسان أن يتعلم العلم الديني العلم الشرعي، أن الإنسان ما يعرف متى يموت وهذه الحياة قصيرة. بارك الله فيكم. علي رضوان الله عليه زاكته zum Recht eines Gelehrten gehört. Das bedeutet, wenn man bei einem Gelehrten lernt oder wenn man bei einem Gelehrten ist, nochmal, der nach Koran und Sunna, nach dem richtigen Weg, der mit den Beweisen redet und so weiter. Wenn man, dieser Mann hat Rechte und du bist verpflichtet vor ihm. Erstens, wenn du die Leute begrüßt, dann begrüßt du ihn speziell. Zweitens, du sitzt vor ihm. Drittens, du zeigst nicht vor ihm mit deiner Hand oder du zwinkerst mit dem Auge nicht vor ihm. Du darfst nicht übertreiben in Fragen. Und wenn er gefragt wird, dann hilfst du ihm nicht, dass du antwortest. wenn er keine Lust hat zu antworten, dann darfst du nicht viel wiederholen. Und wenn er nicht auch antworten will, dann sagst du nicht, ja, ich habe dich vorhin gefragt, kannst du mir noch die Frage antworten? Oder kannst du diese Frage beantworten? Das geht nicht. Wenn er gehen möchte, dann verhindere ihn nicht, dass er geht. Wenn er dir etwas sagt, Geheimnis, dann darfst du das nicht erzählen. Vor ihm darfst du hinter den Rücken von den anderen nicht sprechen, kein Rieber machen. Du darfst nicht suchen nach seinen Fehlern. Und wenn er Fehler macht oder wenn er Fehler getan hat, dann sollst du seine Entschuldigung akzeptieren. Sag nicht vor ihm, ich habe jemanden so gehört und jemanden so gehört, aber der sagt anderes, als was du sagst. Und beschreibe einen Gelehrten oder Großgelehrten vor ihm nicht. Das dient, warum? Vielleicht bekommt er Hasad, bekommt er Neid. Wenn du mit ihm lange bist, dann sage ihm nicht, ja, ich bin mit dir lange jetzt geworden, brauche ich nicht mehr. Sei nicht arrogant, indem du deinem Lehrer dienst. Wenn er etwas brauchst, dann bist du der Erste, der versucht, sozusagen, ihm das zu machen. Weil der Alim wie eine Palme. Man erwartet etwas Gutes von dieser Palme. Wenn du unter einer Palme bist, dann erwartest du, dass du Früchte von dieser Palme bekommst. Einer, der nach Wissen sucht, muss aufpassen. Nicht, dass er sofort anfängt mit diesen unterschiedlichen Aussagen von den Gelehrten. Der fängt damit an zu lernen und so weiter. Nein, das ist nicht für jeden, die unterschiedlichen Aussagen von den Gelehrten. Derjenige, der nach Wissen sucht, sollte das Beste suchen. Und das ist, barakallahu fikum, das richtige Wissen von Koran und Sunna, das religiöse Wissen, weil unsere Zeit kurz ist und wir bleiben nicht lange. Barakallahu fikum. وأما المعلم فعليه وظائف من ذلك الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا بل يعلم لوجه الله تعالى ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين بل يرى الفضل لهم إذ هيئوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم ومنها أن لا يدخر من نصح المتعلم من نصح المتعلم شيئا وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن لا على وجه التوبيخ فإن التوبيخ يهتك حجاب الهبة ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم مع أنه لم يثبت بارك الله فيكم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثوهم بشيء يعقلوه يفهموه وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة مو كل شيء تذكره عند العامة وقال علي رضي الله عنه إنها هنا علما لو أصبت له حملته وقال الشافعي رحمه الله أأنثر درا بين سارحة النعم أأنظر منثورا لراعية الغنم أأنظم منثورا لراعية الغنم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا انتبه ولا يكذب قوله فعله قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. هذا الكلام أولا الشفقة على المتعلم، يعني أن تجري هذا الذي يتعلم، إذا كنت عالم، إذا كنت معلم، أن تجري هذا الذي يتعلم عندك مجرى بنيك. كيف تتعامل مع ابنك؟ تتعامل مع هذا المتعلم، والأصل أن يتعامل الإنسان مع ابنه بالشفقة والرحمة إلى غير ذلك. ما يطلب على العلم أجر؟ الأصل ما يطلب على العلم أجر ولا شكر، إنما يطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، أي الأجر. لا يمن بعلمه بحيث يقول للناس أنا أعلمكم، أنا أفعل لكم، أنا فعلت لكم، أنا عملت. وهذا فيه بارك الله فيكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا أعمالكم بماذا؟ بالمن والأذى، اللي هو يبدأ يمن على الناس يقول نعم أنا أعلمكم أنا أفعل ذلك، بل يرى الفضل لهم لأنهم أتوا ويريدوا يتعلموا وهو يأخذ أجر في هذا المسألة. فلو ما أراد الناس يتعلموا ما أخذ أجر. ثم بارك الله فيكم، لا يطلب الأجر مرات أخرى، وإذا نصحه المتعلم فيقبل بالنصيحة، وإذا أراد أن يزجر المتعلم فيفعل ذلك بارك الله فيكم تعريضا، يعني ما بالوا أقوام يفعلون هكذا، ما يفعل ولا يفعل ذلك مباشرة توبيخا، لأنه باب التوبيخ مهم للإنسان. أن ينظر إلى فهم المتعلم ومقدار عقله ولا يعطيه أمور بارك الله فيكم تكون فتنة له. قال ابن مسعود رضي الله عليه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله الرسول؟ تأتي للناس تكلم في شيء ما يعرفه يكذبون الله الرسول، فانتبه إلى هذا. فقال علي: إنها هنا علما لو أصبت له حملته. يعني أين الناس الذين يستطيعون يحملوا مثل هذا العلم بارك الله فيكم؟ والشافعي يقول: أأنثر درا بين سارحة النعم؟ يعني هل تضع اللآلئ والمجوهرات الدر، هل تضعه بين سارحة النعم، يعني بين الجمال والبقر والغنم؟ أأنظم منثورا لرعية الغنم؟ يعني رعي الغنم أنظم له منثور وكتاب وإلى غير ذلك؟ والذي يعطي الجاهل علما لا يفهموه فقد أضاع هذا العلم، والذي لا يعطي الذين يستحقون هذا العلم العلم فقد ظلم. وعلى العالم أن يكون قوله بارك الله فيكم أن يقول ويفعل، وأن يفعل ما يقول، وليس بارك الله فيكم أن يقول فلا يفعل. وكما قال تعالى: تأمر الناس بالبر. وقال علي رضي الله عنه: قسم ظاهر رجل عالم متهتك وجاهل متنسك. الجاهل المتنسك والجاهل الذي يفعل نفسه، يعني أنه عنده علم وعنده تقوى وهو الجاهل ما يعرف، والعالم المتهتك الذي لا يلتزم بالشيء الذي يعطيه للناس. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. دليغة Der hat auch Aufgaben. Der Schüler hat Aufgaben und der Lehrer hat auch Aufgaben. Und von diesen Aufgaben oder zu diesen Aufgaben gehören manche Aufgaben, wie zum Beispiel erstens Barmherzigkeit. Der muss Barmherzigkeit haben und der muss den Leuten, sozusagen den Schülern, barmherzig behandeln und nicht, dass er dabei hart ist mit ihnen immer, sondern der muss seine Schüler so behandeln wie seine Kinder. Wenn du Lehrer bist, dann behandelst du die Schüler wie deine Kinder. Behandelst deine Kinder eigentlich hart oder barmherzig? Da sagt man barmherzig, dann sollst du auch so sein. Manchmal hart, okay, kannst du auch mit den Schülern machen. Der sollte kein Profit, kein Geld für das Wissen verlangen. Dass er zum Beispiel den Leuten Wissen beibringt, da sollte ein Lehrer normalerweise kein Geld dafür verlangen. Det zöldes för Allah subhanahu wa ta'ala ton. Dess är unterrichtet. Er sollte den Leuten, ein Lehrer, sollte seinen Schülern nicht die ganze Zeit Vorhaltungen machen. Und zwar, ja, ich bringe euch bei, ihr seid so, ihr müsst das so sein und sowas, weil ich euch das beibringe. Und so, das geht nicht in unserer Religion. Sowieso Allah subhanahu wa ta'ala das verboten. Wenn du den Leuten etwas Gutes machst, dann darfst du sie keine, dann darfst du keine Vorhaltungen machen. Auch dazu, barakallahu fikum, der sollte die Schüler danken, dass sie mit ihm sind und dass sie bei ihm Unterricht nehmen. Sagt man ja, aber der gibt ihnen Gutes und der soll dankbar sein, natürlich. Wenn diese Schüler nicht kommen und wenn sie ihre Herzen nicht aufmachen, dann wird er keinen Unterricht mehr machen, dann wird er kein Hasanat mehr bekommen. Deshalb muss er Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und der soll nicht sagen, ja, ich will dafür Geld haben oder ich will dafür Lohn haben. Deshalb haben viele Gelehrten auch Geschenke von ihren Schülern nicht angenommen. Wenn ein Schüler ihm Nasiha gibt, dann sollte er das akzeptieren. Und wenn ein Schüler einen Fehler begangen hat, dann sollte er allgemein, sollte er nicht direkt ansprechen vor den Leuten. Sondern wenn er auch einen Schüler eine Empfehlung machen möchte, dann indirekt. Er sagt zum Beispiel, es gibt manche Leute, die sowas tun, die sollen aufpassen, die sollen Allah fürchten. Dann barakallahu fikum, der Lehrer sollte das Niveau von seinen Schülern bestimmen und er darf sie nicht, barakallahu fikum, er darf sie nicht etwas unterrichten, was sie nicht verstehen. Wenn er das macht, dann macht er Versuchungen bei diesen Leuten. Denn diese Leute, die werden dann Konflikt haben in ihren Köpfen. Sondern der sollte langsam, und der sollte, barakallahu fikum, den Schülern das geben, was sie brauchen. Und nicht, dass er mit Themen anfängt, die keiner versteht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das, barakallahu fikum, uns sozusagen erklärt, salawatullahi wa salamu alayhi, indem er uns erzählt hat, dass man den Leuten, nicht erklärt, was sie nicht verstehen. Wenn sie das nicht verstehen, dann werden sie, barakallahu fikum, diese Religion verleugnen. Sagen, nein, diese Religion wollen wir nicht. Aturiduna an yukadzib Allah wa rasuluh? Da sagt Ibn Mas'ud aydan, radwallahu alayhi, wenn du den Leuten etwas erzählst, was sie nicht verstehen, dann werden sie in Versuchung sein, weil du das gemacht hast. Deshalb der Lehrer musste aufpassen. Ali Ridwanullah alayhi sagte, ich habe hier Wissen, aber ich brauche Leute, die das verstehen können, die das sozusagen befürworten können. Und Al-Shafi'i sagte etwas sehr Schönes. Der sagte, soll ich die Perlen zwischen Kamelen oder zwischen Vieh verteilen? Ich meine, die verstehen das nicht. Ein Schaf, wenn du ein Schaf ein Kilogramm Gold gibst, versteht Schaf oder ein Kamel oder zum Beispiel eine Kuh, was das von Wert ist. Deshalb das Wissen auch musste man Leuten geben, die das verstehen. Shafi'i sagte, soll ich Perlen zwischen Vieh verteilen oder soll ich etwas gedichtmäßig, was sehr schön ist, jemanden geben, wie ein Hirt, der das nicht versteht? Wer einem Unwissenden Wissen gibt, was er nicht versteht, der hat das sozusagen weggeschmissen, weil die andere Person, der versteht das nicht. Und wer den Leuten, die das Wissen tragen können und verstehen können, nicht gibt, der hat Unrecht getan. Das sind sehr schöne Wörter von Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Auch dazu barakallahu fikum. Das gehört alles. Man sollte das Niveau von den Leuten bestimmen und da gibt man den Leuten das, was sie brauchen und was sie verstehen. Und nicht, dass man etwas anderes erzählt, was sie nicht verstehen. Auch barakallahu fikum, der Lehrer oder der Alim sollte handeln nach dem, was er natürlich auch sagt. Und nicht, barakallahu fikum, sagt er vieles und handelt nicht danach, weil das nicht in Ordnung ist für ein Alim. Ali Ridwanullah alayhi sagte, zwei Leute haben mich kaputt gemacht. Ein Alim, der sich an die Regeln nicht hält. Und ein Jahil, ein Unwissender, der sich als Alim begibt oder als guter Diener. Aber der hat keine Ahnung, wie er Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Diese beiden Leute. Ein Alim, der sich an die Regeln nicht hält. Und ein Jahil, der sich als Alim begibt, aber der ist in Wirklichkeit Jahil. Und in Wirklichkeit, der betet Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig an. Fasl fi afat al-ilm. وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة آفات العلم. علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث آخر: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه الترمذي، وفي ذلك أحاديث كثيرة. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم، والطباع تتفاوت. ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة، وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إثارا لما يعظم نفعه، كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم تلميذه: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل. هذه بعدين نتكلم، أو قال 8 مسائل، هذه بعدين نتكلم عليها. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، كلام جميل. علماء السوء قصدهم الدنيا، يريد الدنيا، ويريد أن يتوصل إلى منزلة عند الناس. أما العلماء الربانيون العاملون فهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، يريد ذلك لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا يصيب عرضا من الدنيا فلم يجد عرف الجنة، أي رائحة الجنة والعياذ بالله. أما التعلم ليباهي به العلماء، يعني يقول أنا عندي علم، أو يماري السفهاء، يعني يجادله، أو يصرف بوجه الناس إليه حتى الناس تقول: أوه انظروا هذا عنده علم كبير، كذلك يتعلم، فهذا يا أخوة هو في النار. لماذا في النار؟ لأنه لم يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى، وإنما تعلم العلم من أجل هؤلاء، يعني الرياء. وأول ما تسعر بهم النار 3: مجاهد وكذيب وعالم أو قارئ. كان يفعل ذلك فقط من أجل الناس وليس لله سبحانه وتعالى. لذلك أشد الناس ندامة ذلك العالم الذي فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. العالم عليه أن يقوم بالأوامر والنواهي، وأن يكون زاهدا لا شك في الدنيا، ولكن يتقلل من هذه الدنيا. هذا لا يعني أنه يبقى فقير. والله نحن اليوم يا أخوة يعني نريد أن نرى الكثير من الناس يريد أن يرى دائما العالم هو الذي يسأل الناس، يسألهم أما إذا رأى عالم عنده خير كبير مباشرة يتهمه، يعني كأنه العالم هو فقط الإنسان اللي ما عنده شيء ويشحد ويسأل الناس، ولكن الحق غير ذلك. والناس تتفاوت، من الصحابة رضوان الله عليهم من كان غنيا مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف، ومنهم ما كان عنده شيء مثل عمار وجليبيب رضوان الله عليهم. فالناس تتفاوت، ولا نستطيع أن نجعل الناس كلهم نفس المرتبة. والعلماء كذلك، سفيان الثوري كان حسن المطعم وكان يقول إذا الدابة ما أحسن إليها في العلف ما تعمل، فكيف بالإنسان؟ أما الإمام أحمد كان يصبر على خشونة العيش، بل كان الإمام أحمد يمشي حافيا، ولما حج الإمام أحمد يعني بقي في السفر سنين، لأنه كان يصل إلى كل بلد يتعلم ويعمل وثم يتابع، يتعلم ويعمل ويتابع، يتعلم وهكذا. فليس كل الناس بارك الله فيكم نفس الشيء. فعلماء الآخرة ليسوا مثل علماء الدنيا، علماء الدنيا يعملون من أجل بارك الله فيكم مصالحها ومن أجل التنعم في هذه الدنيا، أما علماء الآخرة فهم يعملون لله سبحانه وتعالى. وعلماء الدنيا والآخرة مثل الضرتين، أما عالم الآخرة فيريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا قال فعل. وسنأتي إلى قصة شقيق بارك الله فيكم البلخي. بارك الله فيكم. Das nächste ist oder der nächste Punkt in diesem Zusammenhang ist die Fehler im Wissen, die Fehler oder die Krankheiten auf dem Weg des Wissens und die Erklärung über die Ulama, die schlechten Ulama und die guten Ulama. Es gibt schlechte Gelehrten und es gibt gute Gelehrten. Sie haben Wissen beide, aber manche sind gute Ulama und manche sind schlechte Ulama. Die schlechten Ulama, die schlechten Gelehrten, sie lernen und sie unterrichten wegen Dunya, wegen Geld oder wegen, natürlich deswegen, dass die Leute sie loben oder dass sie sich zeigen, damit die Leute sagen, schaut mal, ah, die haben Wissen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns das davon erzählt. Wenn einer Alim nach Wissen, wenn jemand nach Wissen sucht, aber der macht das nur wegen Geld, damit die Leute ihm später Geld geben, diese Person wird das Paradies nicht riechen. Diese Person wird das Paradies nicht riechen. Und derjenige, der nach Wissen sucht, damit er sich sozusagen vor den Gelehrten stellt und sagt, ich habe auch Wissen, oder damit er mit Leuten, die schlecht sind, diskutiert, damit er ihnen sagt, ihr habt keine Ahnung, ich habe mehr, oder damit die Leute ihn loben, das wird seine Niyya ist dabei. Diese drei, diese Person ist in der Hölle, wal'iyadu billah. Und wir kennen das Hadith auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, die drei oder die ersten, die in die Hölle kommen, die sind drei. Einer, der gekämpft hat, ein Kämpfer, ein Mujahid. Ein Spender, der gespendet hat. Einer, der großzügig war. Und der dritte, der war ein Koranleser oder Lehrer. Diese drei sind die ersten, die in die Hölle kommen. Warum? Weil sie das nicht für Allah gemacht haben. Ihre Niyya war nicht für Allah. Der Kämpfer oder der Mujahid, der wollte nur, dass die Leute ihn loben, der kämpft. Die haben die Leute ihn gelobt, aber seine Niyya war nicht für Allah. Der Zweite, der hat gespendet, aber nicht damit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden ist, sondern er hat das gemacht, damit die Leute sagen, ja, mashallah, der ist großzügig, der spendet viel. Und der Dritte, der hat Koran gelesen oder der hat Koran beigebracht, der hat unterrichtet, damit die Leute ihm sagen, du bist ein Alim. Diese drei, die gehen in die Hölle, wal'iyadu billah. Möge Allah uns bewahren. Deshalb haben unsere Salaf gesagt, derjenige, der am meisten bereuen wird am letzten Tag, ist der Alim, der sozusagen nachlässig war. Das wird, der hat das Wissen nicht wegen Allah beigebracht, sondern der hat das wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim für die Leute gemacht. Der Alim musste das Gute gebieten und das Schlechte verbieten und das Gute verwirklichen oder praktizieren und das Schlechte meiden. Und er soll nicht für das Leben, das soll nicht für diese Dunya sein, sondern der soll für Akhira sein. Aber das heißt nicht, dass er nicht gut leben darf, sondern der kann auch gut leben. Und die Leute sind verschieden. Die Leute sind allgemein verschieden. Es gibt Leute, die brauchen nicht viel in diesem Leben. Und andere, die brauchen. Sufyan al-Thawri zum Beispiel, ein Gelehrter, der hat gut gegessen und der hat sich gut bekleidet. Und der hat gesagt, wenn du auch ein Tier hast und du fütterst dieses Tier nicht richtig, dann kann er nicht arbeiten. Dann kann dieses Tier nicht arbeiten. Deshalb hat er gut gegessen und er hat gut gelebt. Aber Imam Ahmed, der hat sehr schweres Leben gehabt. Und der ist barfuß Hajj gegangen. Und das hat lange gedauert. Warum? Weil er kein Geld gehabt hat. Der ist in eine Stadt gegangen, der hat dort gearbeitet, dort gelernt, gearbeitet und dann hat etwas gespart bis zur nächsten Stadt und sowas, bis er zu Hajj gekommen ist. Und Sahaba selber, es gab von Sahaba Leute, die reich waren und andere, die arm waren. Uthman ibn Affan, der war reich. Und Abdurrahman ibn Auf war reich. Aber Ammar und Julaybib, die waren arm, die haben gar nicht gehabt. Aber heute, wir haben im Kopf nur, ein Alim, ein Gelehrter, sollte überhaupt kein Geld haben. Und er sollte nur betteln. Und wenn ein Gelehrter Geld hat, dann sagen die Leute, bestimmt hat er etwas hinter sich. Bestimmt hat er was. Wieso hat er Geld? Subhanallah. Das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gibt wem er will. Und er nimmt von wem er will. Subhanahu wa ta'ala. Aber warum diese Haltung? Ich sage euch warum. Weil viele Leute, barakallahu fikum, weil viele Leute so sozusagen beigebracht worden sind, der Alim sollte immer nur betteln, damit er keine Zeit hat, nach Wissen zu suchen oder die Wahrheit zu sagen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Zu den Eigenschaften von Ulama al-Akhira gehört, barakallahu fikum, dass sie diese Dunya als minderwertig sehen. Und die arbeiten, die wirken via Al-Akhira. Die wirken via Al-Akhira in diesem Leben. Weil sie wissen, Dunya und Akhira, die sind wie zwei Frauen. Und die wetteifern in diesem Leben. Deshalb sollte man Al-Akhira nehmen und nicht die Dunya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Und dann, barakallahu fikum, kommen wir zu einer schönen Geschichte von einem Gelehrten, der hieß Al-Balchi. Al-Balchi. Und er hat einen Schüler gehabt, der hieß Al-Hatim. Der hieß Hatim. Und Al-Balchi sagte seinem Schüler, du bist jetzt mit mir viele Jahre. Was hast du von mir gelernt? Qal barakallahu fikum, Al-Balchi li Hatim. قد صحبتني مدة فماذا تعلمت قال ثمانية مسائل الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. هذه أول مسألة تعلمها، أن تكون حسناتك يا حبيبك، فلا تعطي حسناتك لغيرك. هل تعطي أنت محبوبك لغيرك؟ يعني إذا كنت تحب مرأة وتريد هذه المرأة زوجة لك، تعطيها لغيرك؟ فلا تعطي. فكذلك حسناتك لا تعطيها لغيرك. اثنين، واجعلها معك في قبرك. اثنين، قال نظرت إلى قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. الهوى يا أخوة هو ما يحب، ما يهواه الإنسان. إن أنت بدك شيء تحبه، فالإنسان ما يتبع الهوى، الإنسان المؤمن ما يتبع الهوى وإنما يتبع الحق. فجاهد نفسه في دفع الهوى، يعني أتبع الدليل ما أتبع الهوى وما أريده. ثالثا قال فإني رأيت كل من معه شيء، فإني رأيت كل من معه شيئا له قيمة، له قيمة عنده يحفظه. ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. يا أخوة، هذا تعلمه من العلماء، هذا الرجل تعلمه من العلماء الذي له قيمة لدينا. ماذا نفعل فيه نحن؟ غالبنا يدسه يخبيه. هو قال الذين، أنا فهمت أنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأنا خبيته عند رب العالمين فأعطيته لله. وهذا هو. رابعا: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء. المال والحسب والشرف وليست بشيء. فنظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعلمت فعملت في التقوى لأكون عند الله كريما. يعني تريد أن تكون كريم، لست ابن البلد الفلان وابن العائلة فلان، وإنما الكريم هو الذي يتقي ربه. وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسب. والله سبحانه وتعالى هو اللي أعطانا، هو اللي يقسم بين الناس المعيشة، هو اللي يعطي، هو الذي يغني سبحانه وتعالى. فإذا فهمت هذا الأمر فليش أحسد الناس، تركت الحسب. والسادسة: رأيتهم يتعادون يعني يصبح هذا لهذا عدو. فنظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. وهذا الكلام عليه، هذا كلام عام، فالذي يعادي الله عدو للمؤمن كذلك غير الشيطان. الشيطان ولو قال هنا وأتباع الشيطان وأعوانهم انتهى الأمر، ولكن لماذا الإنسان يأخذ الآخر؟ نعم. والسابعة: رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عندها. يعني الإنسان بارك الله فيكم، طبعا هذا كلام أيضا عام، لابد أن يوجه التوجيه الصحيح، لأن أخذ الأسباب واجب في طلب الرزق. ولا يفهم منه أنه يجلس إنسان في المسجد وينتظر حتى الناس يعطوه، لا، وإنما لا يتذلل، لا يذل نفسه، لا يذل نفسه من أجل هذا. يعني ما يأتيك واحد يقول لك اترك الصلاة حتى تشتغل عندي فتقبل، فهكذا يوجه الكلام بارك الله فيكم إن أردنا الصحة في ذلك. والثامنة: رأيتهم متوكلين على تجاراتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى، فتوكلت على الله تعالى. هذه ثماني بارك الله فيكم أمور كثيرة يتعلم الإنسان من العلماء، ولكن الإنسان إن لم يجلس بارك الله فيكم ويثني الركب عند العلماء فلن يتعلم مثل هذه الأمور. ستراه مثل حالنا اليوم في زماننا، انظر الآن إلى حالنا، كل واحد يظن نفسه عالم، كل واحد يظن يقول لك أنا عندي رأي، حتى وصلنا أنه الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ آية من القرآن قل له تفسيرها هكذا، يقول لا والله رأيي غير. ما شاء الله، اللهم بارك. أو بارك الله فيكم مسألة، هذه المسائل اللي هي مسألة الحسد، مسألة التقوى، هذه المسائل ما تأتي إلا الإنسان ما يشعر بها إلا إذا بارك الله فيكم ثنى الركبة وجلس عند العلماء. البلخي بارك الله فيكم انجليرتا جات ان شولا جابت دهيس حاتم جات ام زاك حاتم دو بسمت ميا زايت اين جات زايت بس هستو جليرت فون مي جات ام زاك وانت اندغم اخت تيمن ودا اخت بونكت هابش فون دي جليرت وانت اندغم aber die sehr habe ich von dir gelernt oder die haben mich beeindruckt sozusagen durch den Unterricht bei dir. Das erste ist, ich habe die Leute betrachtet. Dann habe ich gesehen, wenn jemand einen Liebling hat, trennt er sich von seinem Liebling im Grab. dann habe ich meine guten Taten, meine zu meinem Liebling gemacht, damit meine guten Taten mich im Grab nicht verlassen. Das heißt, im Leben ist die Sache so, wenn du jemanden liebst, dann trennst du dich von dieser Person, wenn du stirbst, im Grab. Aber ich habe meine Liebling, meine guten Taten gemacht. Das heißt, wir sollten unsere guten Taten, unser Liebling in diesem Leben machen. Warum sollen wir unsere Hasanat an andere Leute geben? Nein, wir brauchen das im Grab und wir brauchen das am letzten Tag. Wenn du eine Frau liebst und du willst sie heiraten, wirst du sie verlassen? Sag mal, nein, ich will sie heiraten. Okay, dann sollst du auch schlau sein in diesem Leben und deine Hasanat sind dir am wichtigsten. Die zweite, ich habe die Leute, ich habe gelesen im Koran, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Der hat seine Seele, Al-Hawa, Zuneigung, verboten. Das bedeutet, der hat die Seele verboten, dass sie ihre Zuneigungen oder ihre Zuneigung folgt. Wir dürfen nicht unserer Zuneigung folgen. Im Islam ist, wir müssen Koran und Sunna befolgen. Und wir müssen von Koran und Sunna nehmen. Und nicht unsere Zuneigungen. Weil diese Zuneigung täuschen kann. Und diese Zuneigung kein Beweis ist in der Religion. Deshalb sagt er, ich habe das gelesen, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nazi'at, Ayah 40 gesagt hat, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dann habe ich mich bemüht, gegen meine Zuneigung, bis meine Seele beruht hat auf Gehorsamkeit. Das wird, dass meine Seele die Gehorsamkeit, barakallahu fikum, hat. Drittens, ich habe die Leute gesehen, jeder, der etwas Teures hat, der versucht, das zu schützen. Und ich habe gelesen aber im Koran, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَقْ. Was ihr habt, ist vergänglich. Und was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, bleibt ewig. Oder bleibt. Was bei euch ist, ist vergänglich. Was bei Allah subhanahu wa ta'ala bleibt. Surat al-Nahl, der 96. Seitdem, wenn ich etwas Wertvolles gehabt habe, habe ich das für Allah gegeben, damit ich das bei Allah finde. Wenn du etwas Wertvolles heute hast, was tust du damit? Du versuchst, das sozusagen zu beschützen, du versuchst, das zu behalten, bei dir zu verstecken, aber der hat das für Allah gegeben. Warum? Weil er das bei Allah finden wird. Viertens, ich habe gesehen, dass die Leute immer, wenn sie sprechen, die sprechen von Geld, von Positionen, und von Familie oder von Stamm. Und das ist gar nicht. Dann habe ich aber im Koran gelesen, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Surat al-Hujurat, Ayah 13. Surat al-Hujurat, Ayah 13. Fa'amiltu bittaqwa, dann habe ich Allah gefürchtet. Ich habe gelesen im Koran, der angesehenste von euch ist der Allah fürchtigste. Dann habe ich versucht, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, und danach zu leben. Fünftens, ich habe die Leute gesehen, sie beneiden sich. Aber dann habe ich im Koran gelesen, wir, das wird Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht subhanahu wa ta'ala in Majestätform, wenn er sagt wir. Wir haben ihr Versorgung geteilt. Eingeteilt. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat unsere Versorgung sozusagen, barakallahu fikum, geteilt und er gibt jemandem mehr und dem anderen weniger. Dann habe ich die Leute nicht mehr beneidet. Das ist Surat al-Zukhruf, Ayat 32. Das heißt, warum Neid? Wenn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns und Allah nimmt von uns, dann brauche ich die Leute nicht zu beneiden, weil die Sache Allah subhanahu wa ta'ala gehört und nicht den Leuten. Sechstens, ich habe die Leute gesehen, sie sind gegeneinander. Dann habe ich gelesen im Koran, Inna shaytana lakum adu, fattakhizuhu aduwa. Das wird wahrlich, der Teufel, der Iblis, der Shaytan ist euer Feind. Ihr müsst ihn als Feind nehmen. Surat Fatir, Ayah 6. Dann habe ich gegen die Leute nicht mehr gehabt. Und Ich habe nur den Shaitan als mein Feind genommen. Das ist Barakallahu fikum sehr allgemein hier ausgedruckt von ihm, weil man es falsch verstehen konnte. Deshalb sollte man sagen, der Shaitan und seine Anhänger und ihre Helfer. Weil die Leute, die gegen Allah sind, wir sind gegen sie. Das ist in unserer Religion, nicht nur der Shaitan. Der Shaitan hat Soldaten, der Shaitan hat Helfer, der Shaitan hat Anhänger. Und diese Leute, die sind gegen Allah und gegen seine Propheten und gegen seine Bücher und gegen seine Diener. Deshalb, wir sind gegen diese Leute auch. Siebten, der hat gesagt, ich habe die Leute gesehen, sie erniedrigen sich. Sie erniedrigen sich, damit sie ihre Versorgung bekommen. Und dann habe ich gelesen im Koran, in Surat Hud, Ayah 6, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Das wird alles, was auf dieser Erde ist, bekommt sozusagen Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann habe ich das gemacht, was er von mir will, und ich habe das, was ich bekomme, bei ihm gelassen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir nach Rizq suchen, dass wir nach Lebensunterhalt, barakallahu fikum, suchen. Deshalb habe ich das sozusagen alles gemacht. Aber das heißt nicht aufpassen. Das heißt nicht, dass man nur sitzt und dass man wartet, dass er Geld bekommt. Nein. Das heißt, ich habe auch die Mittel dafür genommen und ich habe auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, dass ich mein Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala bekomme und Allah gibt mir meine Versorgung. Aber das heißt, erniedrige dich nicht in diesem Zusammenhang. Wenn ein Chef zu dir kommt und sagt, ja, wenn du betest, dann wirst du nicht mehr arbeiten. Dann sagst du ihm, das ist mein Gebet, das ist meine Religion. Oder wenn eine Frau zu ihr wird gesagt, ja, wenn du deine Bedeckung wegnimmst, dann wirst du arbeiten. Aber wenn du deine Bedeckung behältst, dann wirst du keine Arbeit bekommen. Egal, keine Arbeit. Wichtiger ist Allah. Und Allah gibt uns unser Rizq, inshallah. Dann barakallahu fikum. Achten. Ich habe gesehen, dass die Leute sich verlassen auf ihr Handel und Arbeit und Gesundheit. Aber ich habe auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Und das ist auch sehr allgemein ausgedrückt in diesem Zusammenhang. Deshalb sollte man aufpassen, barakallahu fikum. Sollte man hier in diesem Zusammenhang aufpassen. Wir müssen natürlich die Gründe und die Mittel dafür nehmen, wenn wir natürlich unser Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und wir verlassen uns auf Allah. Dass man, barakallahu fikum, dass man arbeitet, ist ein Mittel, dass man die Versorgung bekommt. Und nicht, dass man denkt, ich arbeite nicht und dann bekomme ich alles, was ich will. Das ist Allah ta'ala ala wa alam. Und wir haben zuletzt gesprochen, barakallahu fikum, über die Eigenschaften von Ulama al-Akhirah. Das bedeutet von den Gelehrten, von den guten Gelehrten und von den aufrichtigen Gelehrten, das wird Ulama al-Akhirah. Ulama al-Akhirah, das bedeutet diejenigen, die für al-Akhirah arbeiten und nicht für diese Dunya. Und wir haben gesagt, unter anderem, barakallahu fikum, es gibt sehr viele Eigenschaften für sie, aber unter anderem erstmal, sie sind aufrichtig in der Religion. Und sie unterrichten für Allah subhanahu wa ta'ala, nicht wegen Geld oder andere Dinge, barakallahu fikum. Die, barakallahu fikum, die haben Barmherzigkeit mit ihren Schülern und die akzeptieren auch Empfehlungen von ihren Schülern und die bringen den Leuten oder den Schülern etwas bei, was sie brauchen. Und nicht, dass sie etwas beibringen, was bei diesen Schülern Probleme macht, barakallahu fikum. Und dann haben wir zuletzt über diese 8 Eigenschaften gesprochen, die Hatim von seinem Lehrer Al-Balchi gelernt hat. Und dann kommen wir noch, barakallahu fikum, zu Eigenschaften. Wir haben gesprochen über Ulama al-Dunya, das sind diejenigen, die nur für Geld das machen oder für Macht. Und diese Leute, das ist sehr schlimm. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Und für die anderen, dann haben wir über die Ulama, die für Al-Akhirah, die wirken in diesem Leben für Jenseits, dass sie ins Paradies kommen. möchten. Zu den Eigenschaften von Ulama al-Akhira gehört unter anderem auch, dass diese Leute nicht viel zu den Königen oder Führern, dass sie nicht zu ihnen gehen. Außer, dass sie zu ihnen gehen, damit sie Nasiha geben. Barakallahu fikum. Aber nicht, dass sie zu diesen Leuten gehen, zu einem Führer oder zu einem Präsidenten oder König, damit er von ihm Geld bekommt. Hudhayfa radhiyallahu alayhi sagte, Iyakum wa mawaqif al-fitan. Iyakum wa mawaqif al-fitan. Qila wa mahi? Qala abwabu al-umara. يدخل أحدكم على الأميد فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. بارك الله فيكم. حذيفة sagte, ihr müsst aufpassen vor Versuchungssituationen. Da hat man gesagt, und was sind diese Versuchungssituationen? Der sagte, رضوان الله عليه, das sind die Tore oder die Türe von Umara. Das wird von den Führern, von Prinzen oder von den Oberhäupten. Einer von euch geht rein zu einem Führer und der Führer sagt etwas, was nicht stimmt. Aber die Person, weil er beim Führer ist und er hat Angst, der bestätigt das, was nicht richtig ist. Und der sagt ihm etwas, was er nicht hat. Oder der lobt ihn, was er normalerweise nicht hat. Das ist, barakallahu fikum, eine Erklärung von Hudhayfa radhiyallahu alayhi bezüglich Gelehrten, die Allah nicht fürchten. Bezüglich Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten und die kein Wissen haben. Und die gehen nur, um Geld zu bekommen. Und dies haben wir schon in der Geschichte gehabt, dass manche Leute zu den Führern oder zu den Oberhäupten, zu den, barakallahu fikum, Regenten gegangen sind, damit sie sozusagen von ihnen Geld bekommen. Und deshalb haben sie alles gut erzählt, was schlimm war. Aber die Gelehrten, die dahin gegangen sind, damit sie den Führern sagen, ja, ihr habt Fehler gemacht, ihr müsst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, das sind von Ulama al-Akhira. Sa'id ibn al-Musayyib sagte, rahimahullah ta'ala, ein Großgelehrter von Tabi'in, der sagte, wenn ihr einen Alim seht, der geht immer zu in den Palasten von den Oberhäupten, dann sollt ihr aufpassen vor ihm. Der ist wie ein Dieb. Weil manche, die sind zu diesen Leuten gegangen, um Geld von ihnen zu bekommen. Und das ist wie, barakallahu fikum, beklauen. Und einige von unser Salaf sagten, wenn du zu den Führern gehst, du wirst von ihnen nicht bekommen, aber die werden deine Religion kaputt machen. Subhanallah. Du wirst von ihnen nicht bekommen, aber die werden deine Religion kaputt machen, zerstören, weil du nur das bestätigen wirst, was sie dir sagen. Wenn du das nicht machst, dann hast du Probleme mit ihnen. Und das ist, barakallahu fikum, noch eine Eigenschaft von Ulama al-Akhira. Das bedeutet, sie gehen selten und sie sind selten bei den Führern, die Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht auch zum Teil nicht fürchten. Aber wenn ein Gelehrter zu einem Führer oder zu einem König oder zu einem Präsidenten geht, damit er ihm sagt, das ist falsch, was du machst, das ist falsch, was du tust, fürchte Allah und mach das Richtige, dann ist es kein Problem, barakallahu fikum, sondern das ist mit Lohn verbunden, inshallah. Zu den Eigenschaften von Gelehrten von Al-Akhira gehört, dass sie keine Fatwa schnell geben. Dass sie kein islamisches Rechtsspruch schnell geben. Das wird nicht bei jeder Frage gibt er eine Antwort. Sofort. Als ob das vorbereitet ist. Nein. Sondern Ulama Al-Akhira, die warten und die fragen. Und wenn sie etwas nicht wissen, dann sagen sie, wir wissen das nicht. Und die sind nicht von den Leuten, die sozusagen alles beantworten und sie begeben sich als Bestwisser für alles, was wir in der Religion haben. Nein. Ulama al-Akhira, wenn sie etwas haben, dann sagen sie, wir wissen nicht, wenn sie nicht wissen. Und sie haben Ulama al-Akhira früher, barakallahu fikum, die guten Gelehrten, die wollten nicht unbedingt Fatwa geben. Die wollten nicht unbedingt Fatwa geben. Abdurrahman ibn Abi Layla, rahimahullah, er sagte, ich habe in dieser Moschee 120 Gefährten vom Propheten Muhammad s.a.w. getroffen. Als jemand eine Frage gestellt hat, dann hat jeder von ihnen die Frage sozusagen geschoben auf den anderen. 120 von Gefährten vom Propheten Muhammad s.a.w. in einer Moschee. Und wenn jemand sie fragt, dann schieben sie die Frage auf den anderen. Trotzdem, sie wissen, aber die haben nicht schnell beantwortet, wie unsere Lage, la hawla wa la quwwata. Aber das war zur Zeit von Tabi'in, in der zweiten Generation. Wenn er sieht, was wir heute zutage haben, la hawla wa la quwwata, der sagte dann, aber heute ist die Sache so geworden, dass manche Leute, die kein großes Wissen haben, behaupten, dass sie Wissen hätten, und die antworten sofort alles, was man fragt. Und sie antworten und sie geben Fatwa in bestimmten Themen. Wenn Umar ibn al-Khattab danach gefragt worden ist, dann hätte er die Leute von Badr zusammen gesammelt und zusammengebracht, damit er sie um ihre Meinung fragt. Subhanallah. Da sagt er in der zweiten Generation, dass manche Leute sowas tun. Sie behaupten, dass sie Gelehrten wären und sie sind das nicht. Und sie fangen an, wal-iyadu billah, sich als Gelehrten zu begeben und Fatwa zu geben ohne Wissen. Aber bei Sahaba war die Sache anders. Die haben nicht schnell Fatwa gegeben, sondern die waren basiert in diesem Wissen. Aber schaut mal, das sagt Abdurrahman ibn Abi Layla, barakallahu fikum, in der zweiten Jahrhundert im Islam. Aber was sagen wir heutzutage? Heute ist es so schlimm geworden, dass wir Leute haben, die schon 2-3 Wochen im Islam sind und die fangen an, die Leute vom Islam auszuschließen. Oder schlimmer, barakallahu fikum, die fangen an, die Gelehrten vom Islam auszuschließen. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Der Gelehrte ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und wenn er eine Antwort gibt, der weiß genau. Der unterschreibt anstatt Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Person gibt sozusagen, barakallahu fikum, etwas, der gibt Wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat im Koran. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns das erklärt. Deshalb muss er Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn man ein guter Gelehrter ist, wenn man ein guter Lehrer ist, dann muss man auch, barakallahu fikum, seinen Schülern beibringen, dass sie den Mund halten, wenn sie nicht wissen. Und die müssen nach Wissen suchen und lernen. Und wenn sie so weit sind, dass sie denken, sie können das machen und sie bekommen Bestätigung von großen Gelehrten, dann ja. Aber nicht so. Auch barakallahu fikum, zu den Eigenschaften von den Gelehrten, die gut sind, gehört, dass sie den Leuten das beibringen, was ihre Herzen reinigt und was barakallahu fikum sie schützt vor den Einflüsterungen von Shaitan. Das bedeutet, sie bringen den Leuten bei, wie sie den Islam richtig praktizieren, wie sie sich besser machen können und wie sie gute Taten begehen können. Und sie versuchen sozusagen, barakallahu fikum, die Leute zu reinigen. Die versuchen, die Leute zu reinigen. Das sind die guten Gelehrten, die bringen das Nützliche bei. Und nicht etwas, was überhaupt keinen Sinn hat. Nicht etwas, was schlecht ist. Nein, das geht nicht. Und die sollten den Leuten die Grundlagen der Religion beibringen. Und die Grundlagen der Religion sind erstmal, dass man das Gute tut und dass man aufpasst, dass man geschützt ist, dass man schlechte Taten begeht. Man sollte natürlich das Gute lernen, damit man auch das Schlechte meidet. Aber wenn man das Gute nicht gelernt hat, dann wird man auch das Schlechte nicht meiden können. Und deshalb haben manche Gefährten von unserem Propheten Muhammad s.a.w. ihn nach dem Schlechten gefragt, ob dies schlecht ist. Warum? Damit sie das Schlechte nicht praktizieren, sondern damit sie das Gute praktizieren. Barakallahu fikum. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Das heißt, ich habe das Schlechte oder das Boshafte gelernt, damit ich das nicht tue, damit ich das meide. Und wer nicht unterscheiden kann zwischen gut und schlecht, wird das Schlechte tun. Deshalb ist es sehr wichtig für die Gelehrten, für die Großgelehrten, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die für Al-Akhira agieren in diesem Leben, dass sie den Leuten das Gute beibringen und dass sie natürlich dann warnen vor dem Schlechten. Dass sie den Leuten natürlich die religiöse Handlungen beibringen und erklären. Dass sie richtig detailliert erklären, warum man das hier tut, wie man das hier tut, was sagt man hier, was tut, das wird in der ganzen Religion, die versuchen, den Leuten das richtig beizubringen. Und zu ihren Eigenschaften gehört, dass sie den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Gefährten von Gefährten folgen und dass sie natürlich keine Bid'ah in der Religion praktizieren und zu Bid'ah nicht rufen. Das gehört auch, barakallahu fikum, zu den Eigenschaften von den guten Gelehrten. Das wird ein guter Gelehrter ist derjenige, der richtige Aqidah hat, der richtigen Weg hat, der agiert für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben, der versucht, die Schüler barmherzig zu behandeln, der versucht, ihnen das Gute beizubringen, der versucht, sie auf dem richtigen Weg zu halten, der erklärt ihnen, was gut und was schlecht ist, der folgt den Gefährten von Propheten Muhammad s.a.w. und Gefährten von Gefährten, der sagt die Wahrheit und der bringt immer das Gute bei. Und das ist barakallahu fikum sehr selten. In dieser Zeit gab es große Gelehrten auch, die so waren. Die haben nicht für die Dunya gearbeitet und sie waren auf dem richtigen Weg und sie haben versucht, den Islam richtig beizubringen. In dieser Zeit auch gab es Leute, die sozusagen gestorben sind. Und es gibt andere, die noch am Leben sind. Aber zum Beispiel, barakallahu fikum, wie Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymin. Diese drei, barakallahu fikum, waren führend in diesem Zusammenhang. Es gibt andere auch große Gelehrten in dieser Zeit. Aber diese drei zum Beispiel, die waren so, wenn man von diesen Eigenschaften spricht jetzt, was wir gesagt haben, die hatten diese Eigenschaften, dass sie gute Gelehrten waren. Die haben richtige Akide gehabt, sie haben einen richtigen Weg gehabt, sie haben zum richtigen Wissen gerufen, die haben keine Bid'a begangen und sie haben versucht, den Islam klar zu stellen und sie haben viele Schüler gehabt, die natürlich barakallahu fikum bei ihnen gelernt haben und die haben ein großes Nutzen für diese Umma gehabt. Sheikh Ibn Baz selber ging zum König und er hat ihm gesagt, fürchte Allah. Er hat ihm gesagt, fürchte Allah, das ist falsch, was du tust. Und der Sheikh hat immer gesagt, man sollte dem König heimlich sozusagen barakallahu fikum Empfehlungen geben. Und nicht, dass man in der Moschee auf Mimbar ist und er fängt an, nur über die anderen schlecht zu reden. Sheikh Ibn Uthaymin hat in Haram Unterricht gehalten und er hat gesagt, er hat die Wahrheit gesagt zu vielen Themen, die natürlich sehr sensibel waren. Und er hat den Leuten den Islam richtig beigebracht und er hat eine große Schule gehabt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die beiden das Paradies als Belohnung geben. Sheikh Al-Albani, der hat ein großes Nutzen, barakallahu fikum, der hat ein großes Nutzen gehabt für die Nation, indem er die Hadithe gefiltert hat. Wirklich gefiltert hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch in den Ferdows bringen. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Silsilat al-Hadith al-Sahiha. Silsilat al-Hadith al-Da'ifa. Das ist die Reihe von den Hadithen, die schwach sind. Und die Reihe von Hadithen, die authentisch gesund sind. Der hat das gemacht. Udwallah alayh. Die haben richtige Akide gehabt, sie haben richtigen Weg gehabt, sie haben zu Sunna gerufen und sie waren auch Leute, die die Wahrheit gesagt haben. Und wenn du einen Gelehrter findest heutzutage, manche werden von ihm schlecht reden. Das ist ganz normal. Und deshalb gab es Leute, die krank sind und die über diese Gelehrten schlecht reden. Das ist normal. Das ist ganz normal. Schaut mal, barakallahu fikum. Es gab Leute, die über... Und es gibt Leute, die Allah nicht bestätigen heute. Und die sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt andere, die bestätigen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die bestätigen ihn nicht. Und die reden von ihm schlecht. Es gibt andere, die von Sahaba schlecht reden. Es gibt auch andere, die vom Islam heutzutage schlecht reden. Schaut mal die Kuffar, was sie über Islam reden. Oder Muslime, die über ihre Religion schlecht sprechen. Das ist normal dann, dass wir finden, dass Leute über gute Gelehrten auch schlecht sprechen. Das heißt nicht normal jetzt, dass man das Barakallahu fikum erlaubt, sondern das ist einfach so, es gibt Leute, die krank sind und die Krankheit im Herzen haben. Und wenn man das nicht sagt, was sie sagen, dann sind sie automatisch dagegen und die sagen, die wären schlecht. Aber mit Sicherheit haben wir in dieser Zeit Leute gehabt und wir haben noch Leute, Gelehrten, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die zum Guten rufen, und wir haben auf der anderen Seite auch schlechte Gelehrten. Die haben Wissen, aber die sind schlecht. Und die agieren, barakallahu fikum, nicht auf dem richtigen Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gelehrten, die guten Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute ins Paradies bringen und in Illiyin bringen. Somit haben wir, barakallahu fikum, ein paar Eigenschaften über gute Gelehrten gesprochen und über schlechte, sozusagen, Gelehrten. Allgemein, der gute Gelehrte, der will, barakallahu fikum, zufrieden Allah subhanahu wa ta'ala haben, und der möchte in diesem Leben das Gute tun, damit er ins Paradies kommt. Und der schlechte Gelehrte ist derjenige, der für Geld agiert oder für Macht agiert oder damit die Leute von ihm gut erzählen, damit er berühmt wird. Und natürlich die Absicht ist maßgebend in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gute Schüler machen, zu guten Lehrern. Und sie halten sich an diese Regeln, die wir heute erzählt haben, barakallahu fikum, auch bezüglich Schüler. Und wenn unsere Gelehrten noch am Leben sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie befestigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Da'wah und ihr Alter segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie, wenn sie sterben, ins Paradies bringen. Und wenn sie gestorben sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gelehrten, guten Gelehrten, ins Paradies bringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu guten Schülern machen, dass wir Dua für diese Leute machen, weil sie uns etwas gegeben haben, was unsere Eltern nicht gegeben haben. Sie haben uns etwas gegeben, was unsere Eltern uns nicht geben konnten. Und sie haben uns das Wissen gegeben. Barakallahu fikum. Und das ist die größte Gabe überhaupt, was man in diesem Leben bekommen kann. Somit, barakallahu fikum, haben wir sozusagen das erste Kapitel zu Ende oder einen Abschnitt zu Ende gebracht. Das nächste Mal fangen wir an mit Kitab At-Tahara wa Asraruha wa Salah wa ma yata'allaq biha. Wir reden nicht, barakallahu fikum, faqah-mäßig, ja? Aufpassen. Das nächste Mal reden wir über die Reinheit und Geheimnisse der Reinheit, dann über das Gebet und was mit Gebet natürlich verbunden ist, aber nicht faqah-mäßig. Das wird nicht, wie man jetzt, dass man die Hände hebt und sowas, nein, nein, sondern das andere, das Seelische, barakallahu fikum. Das Seelische. Das bedeutet, wenn man jetzt sich reinigt. Nicht, ich würde sagen, ja, man wäscht die Hände und so weiter. Nein, sondern wir reden über Reinheit des Herzens. Und wenn man zum Beispiel sich wirklich gereinigt hat, was hat man von Gefühl, was sollte man haben als Muslim und so weiter. Auch über das Gebet, wenn du sagst, Allahu Akbar, was bedeutet das für dich? Wenn du Ruku' machst, wenn du Sujud machst, was hat das für einen Sinn? Was bewirkt das? Somit sind wir heute zu Ende, inshallah.